Was ist denn das? Podcasting. Was für ein Ding? Na, das Podcast-Ding. Du weißt schon. Oh Mann, wer hatte bloß diese Idee, heute hier rumzuwandern? Die Sonne brennt mir schon. Ihr wollt läuft der Schweiß mit. Am Rücken runter. Können wir mal eine Pause machen, ey? Soll ich dich ein Stück schieben, Thorsten? Ja, danke, gerne. Mach ich. Denk dran, ich fahre voll weit. Oh, ich will nach Hause. Aber jetzt da vorne ist eine Lichtung, hopp, nur die 5 Meter noch und dann machen wir Pause. Dirk, Bank, oh, du und ich und besetzt. Komm, ab. Oh, hopp, schnell. Ich will auch noch einen Platz. Jetzt rennen die auch noch. Ach so. Ach, sagen sie, sind kaputt und rennen wie junge Sportler und auf, ey. Stadtkinder. Schau halt noch. Sport ist Mord. Pirate, schau noch. Der Bob so ein Bob, der packt sein Bier aus. Schau halt noch. Mach gleich Brotzeit, hä? Wir sind da. Möchte man was zu trinken haben hier? Ich nehme Wasser. Hast du Wasser? Oh. Oder hast du nur Bier? Ich habe auch Wasser. Kannst du ein Wasser haben? Wasser finde ich super. Ich brauche ein Red Bull. Oh, ich habe Lollis. Nimm eine Cola. Heißen Kaffee hat niemand da, oder? Nö, Lollis. No. Aber die Luft, die ist schon gut. Ne? Also kurz nochmal, die Luft ist gut. Ich kriege zwar keine mehr, aber die ist gut. Was ist da dann gut? Luft? Da stinkt's nach Kühen. Was ist da dann gut? Ja, mal was anderes. Ich brauche mein Teer. Sind wir endlich mal aus der Millionenstadt draußen in der freien Landluft und... Genau, Landluft. Ich ziehe doch nicht extra in die Stadt und nachher muss ich hier Luft schnappen, nee. Your new mail is in. Ach Gott, nicht mal Ruhe hat man hier von seinem Handy. Ist Uff, doch scheiße, ist dachte ich, hier hätte man keinen Empfang. Hätte mal ausschalten sollen. Gott. Ja, vergessen. Ja. Jede Menge SMS. Gekriegt? SMS, wer massiert mir die Füße? Die sind feucht und riechen. Gab es da nicht mal einen Das macht freiwillig niemand. Nee, ganz sicher nicht. Gerade jetzt sind sie so schmiegsam. Übrigens, da hat Andreas mir gerade eine SMS geschickt zum Thema Hosting, wo wir darüber gesprochen haben. Wir haben ja dort gesagt, dass wir, weil wir zu wenig Erfahrung haben, so Podcast-Hoster nicht unbedingt empfehlen, sondern auf eigenes Hosting empfehlen. Und er fand, und das finde ich noch eine interessante Theorie, dass bei einem normalen Hoster hat man ja eigentlich nur ein Filespace, also nur einen Plattenplatz eigentlich gemietet. Und dass gerade bei Podcasts, die natürlich große Dateien rauf und runter laden und das mit dem RSS-Feed, also die ganzen Podcatcher, die da zugreifen, eine riesen Traffic verursachen und deshalb viele Provider nachher den Traffic des einzelnen Podcasts runterschrauben. Echt? Habt ihr schon mal da was davon gehört oder ist das euch schon mal passiert? Oder? Keine Ahnung, Marcel Davids fragen. Hast du eigentlich meine Mail auch gekriegt gehabt, Rico? Deine Mail? Nee, noch nicht. So gut ist der Empfang auch wieder nicht hier. Ah, dann kann ich dir ja auch mal so sagen, ja, Feedback da auf der letzten. Also mir ging das nämlich auch auf den Senkel. Ihr immer mit Selbsthosten. Ich mache jetzt seit Jahren Podcast und ich bin viel zu faul, um da noch eine Homepage einzurichten und sowas. Ich habe einen Hoster, da packe ich meine MP3 hoch. Der macht mir automatisch einen WordPress-Blog. Kann ich gestalten, wie ich will und da zahle ich meinen Opelus da dran und habe keine Probleme mit dem Zeug. Wenn ich immer höre, RSS-Feed, da Probleme, rufe ich an, wenn ich ein Problem habe und der macht mir das fertig. Dafür zahle ich das lieber. Ganz ehrlich. Ja, also bei meinem Hoster macht mir das 2 Klicks und dann ist das WordPress installiert und der Rest musst du ja auch bei deinem Hoster machen. Also wo siehst du da den Unterschied? Also ich kann komplett ohne irgendwelche Programmierkenntnisse, Programmkenntnisse irgendwas einen Podcast machen. Brauche ich auch nicht. Aber wenn, also es hat sich letztes Mal so angehört mit RSS, da Probleme, da einrichten, das und das und das. Ja, RSS-Feed kann Probleme geben, wenn du umziehst. Ja, aber da habe ich ja kein Problem mit. Also ja, wenn damals, du nicht umziehst, hast du das Problem nicht, sonst hast du das Problem genau gleich. Also ich kenne das ja von vor 7, 8 Jahren, wie ich damals angefangen habe. Da war das richtig, da gab es ja noch nichts. Da RSS, da gab es ja noch nicht mal iTunes. Wir waren ja froh, wie damals iTunes aufgekommen ist und auf einmal so ein kleines was? Icon da war. Und da stand dann Podcast ja, drin. Gab ja, es ja am Anfang nicht. Ja, das war gut. Und da, damals sind die Downloadzahlen dann hochgegangen. Apropos RSS-Feeds, das hat nämlich Andreas gerade vorgeschlagen, dass wir mal eine Sendung über RSS-Feeds, ich kann nicht mehr sprechen, ich bin so kaputt durch diese Bergsteigerei. Kleine Hügel hier. Dass wir, ich bin Schweizer, das sind Berge. dass wir etwas über RSS-Feeds machen und somit Feedburner und HT-Access-Umbiegerei und so weiter und so fort. Das wäre wahrscheinlich wirklich ein Thema, weil da haben doch einige immer wieder Probleme. Weil, ja, ich sehe es ja immer wieder, wenn so gewisse Mitglieder ihren Feed umbiegen und bei mir wieder alles abraucht, meine ganzen Skripts. Das scheint wirklich ein Thema zu sein. Denk oder man bringt kein MP3-File rein, ne? Und macht euren Server damit kaputt, ne? Was? Bringt nur ein Text-File rein, ne? Ja, das ist auch so ein klassischer, dass eben kein Medien-File ausgegeben wird, oder? Und, sondern nur ein Text und ja. Kam eine böse E-Mail. Aber ich denke mir, das sollten wir mal angehen und vielleicht finden wir auch irgendwelche Leute, die da Erfahrung haben, im Negativen wie im Positiven. Sollen unbedingt mal kommen, nehmen wir uns ein dem nächsten Thema vor. Aber da habe ich noch eine Meldung bekommen, nämlich von Jan, abends aus der Kreativwirtschaft. Wegen ihm sind wir ja heute ein bisschen hier wandern gegangen, wegen der Lautstärke-Geschichte, aber er hat da eigentlich noch etwas anderes gesagt. Er hat gefragt zum Thema Konflikte. Er fand das eine sehr gute Geschichte, aber fand, das müsste eigentlich ein separater Podcast sein, weil groß und so. Er hat gefragt, ob es da nicht schon andere Podcasts gäbe, die das machen. Und ich kenne keinen, ich kenne nur zwei, die einigermaßen in diese Richtung gehen. Der eine ist der Psychotalk oder den Soziopod. Kennt ihr noch irgendwelche, die so in Richtung Konflikt, Sozialgeschichte, bla bla bla gehen? Nee. Das sind auch die einzig beiden, die mir einfielen. Wäre vielleicht etwas, das wir bei dem Podcast Ideen mal eingeben müssten. Wäre wirklich krass. Ja, gut, das ist aber auch ein Thema, das muss dich interessieren. Ne? Das sollte dich interessieren. Aber beim Podcast musst du doch immer interessieren, was du da, wovon du redest, oder? Ja gut, vielleicht nicht beim Podcast. Nee, sonst die anderen. Nicht die, die es machen, natürlich, aber auch andere. Dann hat Michael noch, also pod.be-wiki.org, er ist ja auch hier und darum kann er sein Feedback gleich selbst mal sagen. Michael, du hast mir auch ein Mail geschrieben. Was stand da genau drin? Na, im ersten habt ihr euch ja mal um die Teams ein bisschen besprochen, also wie die miteinander kommunizieren sollen und so weiter. Oh, jetzt ist aber laut. Au! Kannst du ein bisschen leiser machen? So, okay. Bist du da aufgeflogen? Eine Luft hast du da, ein Organ? Hier mit den vielen Felswänden, die wir hier auf diesem Berg haben, macht das einen unheimlichen Hall. Ach, schau halt noch die Vögel, die zwitschern. Schöne Stille. Was für eine Lautstärke. Manchmal kann Stille auch wehtun. Aber hier waren schon welche. Guck mal, was da liegt. Müll. Na, ja. Da müssen wir aufpassen, wenn wir mal in den Büsch müssen. Plastiktüte mitnehmen. Pirate, ja. Du hast nicht immer eine Plastiktüte bei? Ja. Da braucht jemand eine. Eben. Da braucht jemand eine. Da habe ich auch keine mehr. Ich habe einen Spaten dabei, das ist kein Problem. Ich schätze den Bobs und Bob für so handwerklich begabt, dass er sich hier mal schnell den Donnerbein hier inbaut. Der baut schnell eine. Klar. Der stellt uns doch gleich ein Bad hin, so mit heißem und kaltem Wasser und allem drum. Immer dran denken, ne? Du brauchst 2% Gefälle auf dem Mieter. Ja. Und wer, und also wer den haben wir hier locker. Wer wollte jetzt meine Füße nochmal massieren? Wo ist dann der Chantal? Ja, das, wenn ihr wisst. Ja. Michael, wie sieht das aus? Der ist umgegangen, abgestürzt. Der ist hinterm Baum. Hinterm Baum. Der war gerade zu laut, jetzt ist er zu leise, jetzt ist er weg. Er ist abgestürzt. Oh, Tonstudio, viele, viele Knöpfe. Doch nur ein iPhone gedreht. Nehmen, ne? Falschen Knopf gedreht und in den USA steigen die ersten Flieger auf. Nein, was wollte ich sagen? Ja. Jetzt fangen ja alle gleichzeitig an. Also, ihr habt doch getrunken. Naja, freilich, der Bob's immer fast die ganze Zeit Bier da hinten schon mal noch. Gewundert, dass der fertig ist, muss der mit drauf geschlafen hat. Ich hab's nur verteilt. Nicht. Ich hab ja nicht gesagt, dass ihr saufen sollt. Na, jetzt, wo ihr es trinkt, ne? Guckt ihr nicht mehr so blöd, warum er einen ganzen Kasten auf dem Rücken geschnallt hatte. Nö. Also, Michael scheint wirklich total abgestürzt zu werden, zu sein. Hat so viel Alkohol getrunken. Ja. Ja. Glaubt ihr? Ja, anyway, also er hat auf jeden Fall das Mail, das er mir geschrieben hat, hat er uns zugestimmt, dass die Konfliktding gut ist und er findet, dass am Anfang einem Team sollte man knallharte Regeln einführen, auch wenn das sehr übertrieben und stur wirkt, aber sonst werden die Leute, die da nicht mitmachen, sowieso nur die anderen behindern. Okay. So. Und was ist, wenn sich Leute an der Regel nicht halten? Die lässt man einfach links liegen. Okay. Weil es geht ja ums Thema. Also, du willst ja gemeinsam etwas erreichen. Entweder versuchen sie die Regeln zu ändern, also sagen, hey, die passen mir nicht und, könnten wir nicht und so weiter. Dann gibt es natürlich die Diskussion, die ist natürlich wichtig. Aber Leute, die einfach trollen, nimmst du in deinem Podcast auf Trolle Rücksicht? Nö. Aber es muss ja kein Troll sein. Es gibt ja nur manche Punkte, wo man einfach seinem Podcast-Partner nicht die Schranken weisen kann. So lange, ja, aber da muss es ausdiskutiert werden. Also das haben wir ja gesagt in der Konfliktgeschichte. Es ist wichtig, dass Konflikte angegangen werden, wenn einem etwas nicht passt, nicht unterschwellig weiter gären. Und eben entweder werden sie geändert oder man findet aber eine Lösung. Oder, ja. Aber was ist das, wenn der Podcast-Partner das anders macht? Du machst das so, dass die Hörer, die ja den Podcast hören, sind eine Seite, ja super, mach das weiter, und die anderen so nicht weitermachen. Und die das sagt, mach das weiter so, obwohl was gegen meine Meinung ist, aber die Hörer wollen es ja gerne hören. Also ja. Da muss man sich dann auch teilweise in manchen Punkten aber auch mal zurücknehmen. Wie, also das geht jetzt um Podcasts, die für Hörer gemacht werden? Ja. Gibt's das? Echt? Nee. Gib mal noch ein Bier rüber. Na, also grundsätzlich natürlich schon das, was die Hörer wollen, macht irgendwo Sinn zu machen. Aber es macht ja auch keinen Sinn, etwas zu tun, was einem selbst nicht gefällt, nur weil es die Hörer wollen. Also es muss ja Spaß machen. Wir machen das ja in unserer Freizeit und nicht Beruf. Ja, es geht um lange Inhaltsbeschreibungen. Manche, ja gut, wenn jemand Lust hat, das zu tun, ich bin ja so einer, darf man mir das doch überlassen, oder? Wenn die Inhaltsbeschreibung halb so lang ist wie das Hörspiel selbst. Ja und? Du das ist ja nicht lesen. Sache, finde ich. Ja. Du musst es ja nicht lesen, du wirst ja zu nichts gezogen. Ich höre es mir aber an. Und ich schneide es dann auch hinterher. Ja. Egal. Wenn du es natürlich schneiden musst, dann... Da musst du mit deinem Partner reden. Naja, sag ich ja, es sind Konflikte, man arbeitet miteinander und nicht gegeneinander. Dafür macht er einmal das, ja, und ich sag da, ja. Also man redet ja miteinander. Ja, aber zu zweit finde ich das auch nicht schwierig. Zu zweit finde ich das auch nicht unbedingt schwierig, da findest du eine Lösung. Schwieriger finde ich es eben, wenn du mehrere bist, weil da gibt es immer jemanden, dem passt es halt eben nicht. Und irgendwo, ja, also Basisdemokratie funktioniert nur bis zu einem gewissen Punkt, oder? Irgendwann musst du sagen, so jetzt, wird einfach getan. Ach, ja. Mhm. Na, manchmal wird es ja auch laut. Manchmal das macht leise. Ja nichts. Also gewisse... Jetzt kommen wir gerade zur Lautstärke, auch wenn wir jetzt nicht diese Lautstärke haben. Ja, Lautstärke. Es gibt laut und leise. Was gibt es darüber zu sagen? Es gibt laut. Und es gibt leise. Verstehe ich nicht. Hast du nie Sesamstraße geguckt? Ah, das gibt es doch den tollen Spruch, oder? Sind wir zu laut, bist du zu alt? Nein, aber Jan hat ja gesagt, als er das Thema vorgeschlagen hat, ich habe meine Lautstärke in Auphonic auf 16 LUFS, wie auch immer, dass man das ausspricht, lernen wir heute sicher noch, mobile und finde das oft noch zu leise. Es kann natürlich aber auch daran sein, dass ich nicht mehr gut höre. Mir geht es eigentlich auch so. Ist das eigentlich wichtig? Also ich würde sagen, einfach zum anderen Hörgeräte, ob die... ich glaube, diese 16 ist doch Standard, oder? Ja, für Mobile minus 16. Aber eben, also was ich nicht kapiert habe oder nur bedingt oder was ich erst jetzt kapiert habe, Lautstärke und Loudness sind zwei verschiedene Sachen. Mhm. Klar. Obwohl sie optisch bei mir in dem Programm dasselbe tun. Okay, die Kurven sind komplett anders. Wir haben nichts miteinander zu tun. Die komplette Welle wird höher. Sowohl positive als auch negative Welle. Lautness ist ja der Unterschied zwischen den laut und den leisen Tönen. Und die Lautstärke ist ein Mittelding der oberen Punkte. Aha. Ich habe nicht ganz begriffen, was dieses Lautness eigentlich macht. Also ich habe das so verstanden. Nennt man das in Deutsch? Er nimmt die ganze Kurve und packt die nach oben. Okay. Ist die Lautstärke nicht das, was man messen kann, also die Spitzenwerte etc.? Ja. Und das Loudness ist mehr so, wie man es empfindet, also der Durchschnittswert so quasi, aber das, der empfundene Durchschnittswert. Kann man das so ausdrücken? Wie dann? Wie jetzt ist Zeit. Referieren Sie doch mal. Loudness ist, man hat ja die, ihr kennt ja die Wellen, diese Lautstärke-Wellen, die man hat. Die Welle von obersten Punkt zu untersten Punkt, das gibt normalerweise der Computer als Lautness an, obwohl das auch nicht hundertprozentig stimmt. Die Lautstärke ist, wenn man eine Linie über die obersten Punkte setzt. Also der Spitzenwert. Genau. Und man kann den Lautnessbereich, also diesen Wellenbereich in der Höhen ja ändern, da kriegt man die Lautstärkeänderung. Nur, umso länger die Wellen ist, umso klarer ist der Ton. Wenn du eine Welle hast, die wenig Ausschlag nach oben und unten hast, hast du ein sehr, wie so Nuscheln im Endeffekt. Man kann kaum noch was verstehen. Umso mehr Ausschlag, Höhenunterschied zwischen oben und unten ist, umso klarer ist die Stimme. Aber was ist jetzt dieses LUFs, LUFs, wie auch immer, dass man das ausspricht, also dieses Loudness Units Full Scale? Ich glaube, da kann man nur einen Akustiker fragen. Mhm. Weil jetzt wird ja alles in diesen LUFs gemessen, also auf Phonik und auch, also wo ich es einfach mitbekommen habe, ist, was ich ja extrem begrüßt habe, dass vor ein paar Monaten, Jahr her, was auch immer, gesagt wurde, dass die Fernsehprogramme, also dass die Werbung, die früher ja immer empfunden für mich doppelt so laut war wie das Normale, jedes Mal der Schock, wenn ich so halb eingedöst bin, wenn die Werbung kam, dass das jetzt angeglichen werden soll. Und auch diese Loofs. Ist nicht. Ich habe gestern zufälligerweise Fernsehen geguckt, es ist nicht angeglichen. Ja, je nach Sender empfinde ich es unterschiedlich. Wir haben ja gar kein Fernsehen mehr. Ja. Und Auphonic rechnet ja auch in diesen LUFS, also LUFS minus 16. Das muss ein Dämpfungswert sein, weil je niedriger der Wert ist, je lauter wird es hinterher. Ne? Genau. Also, ja. Nee, umso höher das ist, umso lauter wird es. Nee. Also minus 34 wird laut. Ja, aber wer, wie, ich verstehe schon nicht, warum Minuswerte laut werden. Denn es null ist leise, ist gar nichts und Minus ist hörbar, oder? Nein, das ist also ein Dämpfungswert, deswegen steht da hier das Minus vor. 16 Lufs ist mobil, steht hier. Ja. Und 13 Lufs sind very laut. Very laut, richtig, ja. Also ja. Je niedriger der Wert, je lauter ist das Ganze. Richtig. Das ist vielleicht so ähnlich wie dB-Dämpfung. Einfach, es ist ein Dämpfungswert auf jeden Fall. Was der jetzt genau sagt, weiß ich aber nicht. Also, wo da die Maßeinheit ist oder wie man das umrechnet oder so. Du sagtest, je niedriger der Wert. Wenn du sagst, 16, also minus 16 Lufs ist für mobil und very loud ist minus 13. Dann ist der Wert minus 13 aber höher. Ja, minus ja. Ist minus, ergibt plus, das ist schon klar. Aber das Thema haben wir ja heute nicht, ne? Das war laut. Also minus 0 würde wehten und minus, was weiß ich, 40, 50, 100 würde man gar nicht mehr hören. Es wird immer dynamischer, aber auch leiser, ne? Mhm. Dazu kann ich ehrlich gesagt überhaupt nichts sagen. Ja, was findet ihr eigentlich, also diese Anpassung, ist es nötig, dass wir uns, also dass alle Podcasts gleiche Lautstärke haben oder nicht? Gleiche nicht, aber man sollte schon in dem Bereich sein. Also diese Loops-Einstellung, sollte man das tun oder sollte man das nicht tun? Weil ich finde, man soll das unbedingt tun. Ich als Hörer manchmal. Ja, klar. Ja, das also, ist ja auch man sollte hörbar sein, ja. Das ist auch eine Art Kompression, die man vornimmt. Das heißt, das Ganze wird ja lauter. Ne? Die Spitzen werden leiser gemacht. Das ist, die Restwerte werden halt angeglichen, dass das komplett lauter ist. Ich weiß es, ich kann das nicht erklären, aber der Thorsten hatte da gerade mal mit angefangen. Was denn? Das ist, ja, der Kompressor, der wird doch da auch mit reingebracht in das Ganze. Ja. Und dadurch wird das natürlich lauter. Und man sollte zusehen, dass man sich nicht von den anderen Podcasten, wer weiß wie, absetzt, also zu laut ist. Das fände ich nicht gut. Aber zu leise ist natürlich auch schlecht. Irgendwo so ein gesundes Mittelmaß vielleicht. Aber beim Kompressor wird ja der Bass verstärkt. Der wird nicht die Lautstärke verstärkt, sondern die Bässe werden verstärkt. Ja, es wird halt Bässe komprimiert. Ja, nee, meine ich dachte alle. Also alle Eisentöne werden lauter gemacht und beim Limiter wird eine Obergrenze festgesetzt, dass nichts mehr noch stärker ist. So dass alles nachher so ein Einheitsbrei wird, wenn man jetzt so sagen will. Aber ich finde schon, dass die Podcasts schon eine gemeinsame Lautstärke haben sollten. Wenn man jetzt hier Real Life Radio hört, und dann auf einmal einen lauten Podcast, dann einen ganz leisen Podcast, dann wieder einen ganz lauten Podcast. Das ist furchtbar. Ja. Das ist ja genauso, wenn du Musik hörst. Du möchtest ja auch durchgehende Musik hören. Du möchtest ja zum Beispiel nicht in der Disco auf einmal die Trommelfelle geplatzt haben. Beim zweiten Mal kannst du dabei flüstern. Wie ist es denn da gelöst? Disco? Bin viel zu alt dafür. Nennt sich DJ. Pegelt das selber aus. Also aus den CDs heute ist doch sowieso der letzte Rest rausgeholt. Also die sind alle bis oben hin offen und da geht nicht mehr. Die Frage ist, wenn du ein Album im iTunes hörst zum Beispiel und wechselst dann das Album, sind die trotzdem alle gleich laut oder gibt es da auch Unterschiede? Ich habe auf CDs schon eine ganze Menge Unterschiede gehört. Okay. Oder auf. Früher war es ja noch schlimmer, als Vinylplatten noch da waren. Da war wirklich viel abgemischt worden. Die Frage ist, wenn ich mir heute bei iTunes irgendeinem anderen digitalen Musik-Download-Anbieter heute eine Musik kaufe als MP3 oder MP4 oder wie auch immer und kaufen mir dann bei dem gleichen nochmal ein anderes Album. Sind die dann alle gleich abgemischt oder gibt es da Unterschiede? Und die Frage. Gibt es Unterschiede. Ja? Klar. Da gibt es Unterschiede, weil genau wie Thorsten vorher gesagt hat, also es werden die weichen Töne, also die leisen Töne werden verstärkt und die lauten Töne werden gelimitet. Und durch das hast du ein Empfinden, dass das Ganze lauter ist. Dafür geht aber die Dynamik verloren. Also darum sind ja so also korrigier mich, Thorsten, darum wollen ja vor allem, also auf dem Vinyl habe ich das schon gesehen, dass speziell angeschrieben wird, leise Aufnahme oder dynamische Aufnahme, wo eben das eben nicht gemacht wird, weil, ja, also es gibt ja, dass eben die Dynamik voll rauskommt, oder? Es gibt ja die erste CD, die überhaupt rauskam, die als CD abgemischt war, war ja Dire Straits Money for Nothing. Die ist ja damals wirklich abgemischt worden für eine CD. Es gibt aber auch noch eine Abmischung auf Vinyl. Und da sind Wenn man beides nebeneinander hört, hört man extreme Unterschiede. Also die wirklich die Wellenformen sind komplett anders. Wenn man die da digitalisiert, um dann die Wellenformen mal zu sehen, da stimmt schon, dass die CDs ganz anders gemischt werden, viel mit viel mehr Bass, kommt mir so vor, als früher, weil bei der Vinylplatte konnte man viel längere Wellen abbilden. Bei einer CD, du musst ja irgendwo komprimieren. Beim MP3 ist es ja noch schlimmer. Beim MP3 ist ja nur das Hörbare zu sehen. Alles, was da oben hin raus ist und was unten ist, was man nicht mehr hört, wird ja komplett weggeschnitten. Also da fällt die komplette Dynamik weg. Darum, Vinyl ist eben eine mechanische Welle und eine CD ist eben eine digitale Welle, die irgendwo speicherbegrenzt ist. Ja, also ich berufe mich jetzt auf diesen Artikel, den ich hier reingeschrieben habe, in den Shownotes später, The Loudness War. Ja, von Wikipedia und da war klar, dass das mit der, was gibt's, lacht da jemand? Wenn ich jetzt sehe, dass da, nein, ich hörte da gerade was, das ist ja auch egal. Ja, das ist zwei Jahre alt. Ach so, das ist, ja, Grüße an der Stelle. Nein, also da stand, oder da habe ich heute ein bisschen mich belesen und habe also auch gelesen, dass die Vinylplatte an sich rein aus technischen Gründen schon nicht die Dynamik bringen kann wie eine CD, weil irgendwann Schluss ist und das Ding anfängt zu springen. So ungefähr muss man sich das vorstellen. Die CD hat wesentlich mehr Bandbreite, also man kriegt wesentlich mehr Dynamik rein, man kann das Ding wesentlich lauter machen und bei der Platte ist halt irgendwann Schluss. Und dann ist auch die Rede davon, dass man natürlich versucht, immer lauter zu werden, weil man bei lauten Geräuschen einfach die Höhen und die Tiefen besser wahrnimmt. Und so versuchte man sich nach und nach immer weiter, hat man sich hochgeschaukelt, weil man dem anderen nicht nachstehen wollte. Und heute ist es also so, dass man mit der Lautstärke gerade bei dem modernen, was weiß ich, ich will jetzt, ich höre kein Techno, aber solche Sachen zum Beispiel, die sind sowas von ausgereizt, da geht einfach nicht mehr an Lautstärke. Und ich könnte mir vorstellen, also nach diesem Artikel, wenn ich jetzt eine CD nehme, wie zum Beispiel von den Dire Straits, und heute eine richtig modern aufgenommene, dass ich da einen Wahnsinnsunterschied habe an Lautstärke. Ja, und ich denke, das ist alles über diese Kompression und das, was man auf diesen Datenträger an sich speichern kann, überhaupt erst möglich geworden in unserer Zeit jetzt. Früher bei den Platten war das natürlich auch schon so, aber da war einfach technisch schnell Schluss gewesen. So steht's in dem Artikel jetzt. Also weiß nicht, so kann vielleicht steht's mal geschrieben. Ja, ja, so habe ich es halt vorhin gelesen. Deswegen weiß ich es noch, sonst morgen weiß ich es wahrscheinlich nicht mehr, aber. Gut, ja. In Stein gemauert. Ja, muss nicht stimmen. Aber so macht's auch Sinn und so. Ja, so kann man sich das halt bildlich auch vorstellen. Kann ich mir vorstellen, dass es so ist, so meine ich. Wie wichtig findet ihr, dass überhaupt so ein Lautstärkeausgleich innerhalb vom gleichen Podcast gemacht wird? Also man hört ja öfters so Musikteile, die, also so Jingles und so weiter, die sind relativ laut, dann Sprache ist relativ leise. Also, muss ich das sagen, wichtig oder nicht so wichtig? Extrem so, wichtig. Ich bin ja nicht so der Superschneider und nicht der, also ich habe so nicht so die Ahnung, ne, von dieser Audiotechnik. Aber ich meine, ich schneide ja meine Geschichten immer mit dem Magic Music Maker und da habe ich eine Option und die schimpft sich normalisieren. Und die schalte ich halt immer ein. Ne? Ja, das ist genau das. Ja, ich benutze Hindenburg zum Schneiden. Sobald ich eine Datei reinschiebe, normalisiert er das automatisch und passt vom Level her das automatisch an. Stimmt nicht immer hundertprozentig, aber. Und Afonik macht ja auch im Prinzip genau das. Ja, gut, ja, also Entschuldigung, ich meine, wenn ich jetzt einen eigenen Podcast schon nicht in einer Lautstärke bringe, wenn ich den anderen Podcast gegenüber ein bisschen leiser bin oder so, ist das vielleicht noch nicht so schlimm, aber wenn ich in einem eigenen Podcast in diesem Ding schon an sich Lautstärkeunterschiede habe, die gravierend sind oder so, das wäre natürlich nicht so schön. Aber solche Beispiele gibt's. Also ich höre täglich einen Podcast, der hat ein sehr lautes Intro, ja, wo ich jedes Mal, es ist viel lauter als alle anderen Podcasts, das mache ich zuerst leise und nachher kommt das gesprochene Wort, also der eigentliche Inhalt, und das ist im Durchschnitt her, empfinde ich das leiser als alle anderen Podcasts. Und dann schraube ich wieder hoch und dann kommt der Schlussjingle und dann schraube ich wieder runter. Das wäre nicht viel, da werde ich diesen streichen. Aber zum Podcast. Rein wegen der Lautstärke, obwohl ich ihn inhaltsmäßig sehr mag. Du kannst, hast auch immer das Problem, wenn du einen Interview-Podcast führst, dass du nie, wenn du dann nur mit einem MP3-Rekorder arbeitest, dann, und die gucken, die, deine Interviewpartner sprechen nicht unbedingt immer ins Mikrofon, sondern drehen sich dann mal weg. Und dann das nachregulieren und das zu schneiden, ich schneide ja schon sehr viel. Ich versuche das ja in der Aufnahme dann das Stück rauszuschneiden und hochzuziehen. Boah, hier laufen ganze Menge Hunde rum, ne? Mhm. Gut, solange es keine Katzen sind, ist das ja egal. Und Schafe auch, habe ich selten gesehen. Katzen kann man doch nur mit Öl und Essig genießen, oder? Auf jeden Fall sind wir Bokula-Salat. So. Ja, Alf-mäßig, genau. Wo war ich? Achso, Interview. Dann kann ja auch schon mal passieren, dass man das vergisst, den einen ein bisschen lauter zu ziehen, wenn der wieder spricht. Oder man spricht, wie hier wir alle durcheinander sprechen. Ist ja normale Unterhaltung, da kann man ja mal zwischendurch sprechen. Und wenn man dann das vergisst und zu normalisieren und dann geht man wieder in eine Normalisierung rein, spätestens dann bekommt man von den Hörern Feedback. Ja, aber ich finde gerade da macht Auphonic ein extrem guter Dienst, weil ich hatte jetzt gerade letzte Woche eine Aufnahme, da sind wir uns mit Headsets gegenüber gesessen und natürlich hast du dort ein Übersprechen, also du hörst auf dem anderen Headset, also auf diesem Kanal, den anderen auch leise, aber du hörst ihn. Oder? Und dann habe ich die Spur einzeln bei Auphonic hochgesetzt und dann waren beide Stimmen gleich laut, also auf dem gleichen Kanal. Was, wisst ihr, wie ich das meine? Hat das Übersprechen also er hat die dann verhindert, oder? Nein, nämlich das Übersprechen ausgeglichen, dass man die übersprochene Stimme nachher voll gehört. Aber muss man denn immer Auphonic nehmen, weil ich habe es noch nie benutzt? Nein. Man kann das Auphonic ausschalten, als ich dann das nachher gehört habe. Oh, das war nicht die Idee, eigentlich mochte ich eine saubere Aufnahme. Dann habe ich diesen Filtergeschichte rausgenommen und dann hat man die übersprochene Stimme fast nicht mehr gehört. Nur noch ganz leise, also kaum mehr wahrnehmbar. Aber eben genau dieser Ausgleich, wenn du eben zwei ungleiche Stimmen hast auf einer Aufnahme, das finde ich, das macht... Wenn ich jetzt vergleiche Auphonic mit Levelator, das sind die zwei Tools, die ich brauche, extrem gut. Also viel besser bei Auphonic als bei Levelator. Und ehrlich, gerade was Auphonic angeht, das hat einmal bei uns im Podcast der Tim eingestellt und hat da so ein Presskit erstellt und das benutze ich immer. Und was da im Endeffekt genau passiert und was da eingestellt ist, keine Ahnung, er ist Musiker. Ich meine, der wird schon wissen, was er macht, ne? Aber da ist wieder so viel Technik. Ich benutze Hindenburg, lasse er durchnudeln, guck, dass er nicht in den roten Bereich kommt und fertig. Mhm. Dann kommt mal eine MP3 raus oder mal eine Wave oder keine Ahnung, was war da noch, Org oder was ich da rausschreiben möchte. Und dann lade ich das Ding hoch und damit ist die Sache für mich erledigt. Weil dann habe ich ein Programm, wo ich alles mache, wo ich schneide, wo ich die Musikdachen rein tue, wo ich das auch normalisiere drin. Da muss ich nicht da noch ein Programm nehmen und da noch hochladen und das noch machen. Ja, ist aber noch einfacher. Die Frage ist, ich meine, was mir aufgefallen ist, warum ich eigentlich auch Auphonic noch mit nutze, ist, wenn mein Music Maker fertig ist und mir die MP3 präsentiert, dann hat sie jetzt zum Beispiel 100 MB, sage ich einmal. Und wenn ich es dann durch Auphonic jage, dann bin ich auf einmal nur bei 79 MB. Dann kannst du doch nur beim Speichern einstellen oder beziehungsweise beim Exportieren in jedem vernünftigen Schneidprogramm. Ja, aber keine Ahnung, was da Auphonic dann noch genau macht. Der geht mit der Bitrate runter, oder? Nein, ich gehe mit dir einig, dass du natürlich mit einer ausgereiften DAW natürlich alles, was Auphonic macht, auch machen kannst. Aber ich finde, das Schöne an Auphonic ist einfach, dass du eben ohne irgendwelche große Kenntnisse, du wirfst das hoch und das Ergebnis ist einigermaßen brauchbar. Also ich bei glaube, einer DAW, die musst du einigermaßen im Griff haben. Ja, vor allen Dingen hochladen muss ich die Datei sowieso. Und auch Auphonic tut mir das gleich per FTP auf meinen Server laden. Ich kann mein Bildchen da reinmachen und alles wenn ist gut. Wenn du selbst ich hostest, viel... ja, genau. Ach so, ja, genau. Ja, das mache ich natürlich. Kannst du ja sagen, was du willst. Aber so weit traue ich Auphonic dann doch noch nicht, dass ich da meine FTP-Daten angebe. Wieso nicht? Nee, du kannst ja als weitere FDP machen. Also, komm bitte. Ja, die interessieren das. Du kannst doch ein FDP so einrichten, dass er nur auf ein Verzeichnis Zugriff hat, ja, wo deine Audiodateien drin sind, wo nur schreibbar ist, nicht lesbar, dann ist alles kein Problem. Also gerade du kannst das doch optimal. Und Raven, das Ganze hört sich wieder total kompliziert an. Also ganz böse gesagt. Ist es nicht. Also auch hört sich so an. Aber wenn ich jetzt ganz normal einen Podcast machen möchte, möchte ich aufnehmen, schneiden, hochladen, Ende. Und das, das, also wo ist der Vorteil? Auf ich meine, von was? Auf Phonic. Genau, dass das alles auf Phonic macht. Das ist der Vorteil. Genau das. Aber wenn ich nehme auf, schiebe es hoch und der Rest vergessen. Also wenn ich jetzt ein ganz normal, ich habe keine Ahnung von Technik, ich will jetzt anfangen, Podcast zu machen. Ich nimm das Ding auf, schneid das gegebenenfalls noch, obwohl manche schneiden ja nicht. Mhm. Und pack da mein Jingle davor, mein Jingle danach. Ich glaube, es geht bei Auphonic, glaube ich, auch sogar automatisch. Mhm. Ne? Mhm. Oh, okay, dann mache ich das davor. Und dann schicke ich jetzt zu meinen, weil ich keine Ahnung von FTP und was ich noch alles habe, zahle ich dann lieber meinen Euro bei irgendwie oder gehe Podhorst oder sowas. Das ist ja auch noch umsonst. Schiebe da hoch und Ende. Also, das ist, ja, aber das ist genau, jetzt das macht ja auch Phonic, wenn du das dementsprechend, also das stellst du einmal ein und dann wird das alles automatisch gemacht. Kann ich also bei Phonic auch sagen, speichert mir das in meinem Bereich von Podhorst rein? Keine Podhorst nicht, darum weiß ich das nicht, aber du kannst mit Phonic so ziemlich überall speichern inzwischen. So. Also wie speicherst du normalerweise auf dein Gemeinde via FTP oder wie machst du das? Also ich bin ja bei podcaster.de ja? Und ich gehe hin, log mich ein, sag Datei hochladen und dann packe ich das. Über das Web? Oder? Ja, ja, ist ein Webinterface. Ein also Browser-Tool wahrscheinlich. Browser-Tool, genau. Mhm. Keine Ahnung, ob das geht. So Drag and Drops in so ein Kästchen rein, was... Und Podhorst hat keinen FTP-Bereich. Nee, also ich habe da auch keinen FTP-Bereich. Ne? Also ich habe keinen FTP-Bereich bei Podcaster. Weiß ich nicht. Ja, dann müsstest du das wahrscheinlich erst von Auphonic dann wieder runterladen und dann hochladen. Also wenn die noch keine Schnittstelle haben. Ne? Es, darum sage ich ja, es hört sich richtig kompliziert an. Ist also es wirklich nicht. Also ist für mich so eine kleine Magic-Kiste. Es ist wie, ich nehme was auf, ich muss mein Intro vorne und mein Outro hinten muss ich reinschneiden, weil ich meine Intro und Outros bespreche. Na, also ich quassel da rein, beziehungsweise raus. Dann nehme ich mein File, schiebe das in diese Magix Auphonic raus, dann kriege ich irgendwann eine SMS, eine E-Mail, dass hier fertig ist, dann kann ich es mir wieder runterladen und auf mein FTP tun oder ich überlasse denen das auf mein FTP zu tun und dann ist diese ganze Geschichte glatt gezogen. Das heißt, mein Intro, mein Outro hat dieselbe Lautstärke, gefühlte Lautstärke, wie meine Sprache zwischendrin und vielleicht, wenn ich nochmal was einsetze an lustigen Sachen zwischendurch. Ja, und deine ganzen Metatags sind richtig gesetzt. Auch nicht mehr tun. Mache ich darüber auch nicht mehr. Genau. Gut. Falls du deinen Podcast in mehreren Formaten anbietest, mach das da gleich fertig in mehreren Formaten. Also ja, mein Problem, das ich mit Auphonic habe, ist, dass es eben zu einfach ist. Das macht mir Sorgen, weil irgendwann, ich werde so abhängig von diesem Auphonic, wenn irgendwann, hypothetisch, dieser Auphonic-Dienst nicht mehr geht, frage ich mich, kann ich das eigentlich noch von Hand? Genau das ist das, was ich mir überlege. Das ist mein Problem. Wie funktioniert diese Magic Box? Und das kriege ich nicht raus. Ja, das ist auch ganz egal, ob ich jetzt hier mit dem Kondensatormikrofon aufnehme, ob ich mein H2 habe oder das Handy. Das ist ganz egal. Um die Lautstärke brauche ich mich erstmal gar nicht kümmern, weil das funktioniert einfach so hundertprozentig. Bei der Aufnahme nicht, nee. Mach das auch unter anderem bei jedem Screencast, den ich mache. Den schiebe ich alles nach Auphonic hoch. Weil dann habe ich gemerkt, dass nachher auf YouTube eine vernünftige Lautstärke bei rumkommt. Genau. Weil die konvertieren ja auch noch mal da hinten, obwohl ich eine MP4 schon dahin schicke. Aber das, was Jan gesagt hat, dass er eben gerade, wenn er unterwegs ist mit seinem MP3-Player, was auch immer, was er da nimmt, gerade im Straßenverkehr, dass dann die Lautstärke eher gering ist, das stelle ich auch fest. Also ich habe den auch immer voll aufgedreht, dass ich überhaupt das Ganze höre. Geht euch das nicht so oder habt ihr so tolle Kopfhörer oder so ein wahnsinniger MP3-Player, den euch das Hirn wegpustet? Ich habe meistens einen Kopfhörerverstärker noch dazwischen gepackt. Also, Kopfhörerverstärker? Ja, weil ich benutze ja nicht so diese kleinen Kopfhörer. Wie ich ja schon mal gesagt habe, ich habe ja mehr so diese etwas großvolumigeren Kopfhörer. Und die brauchen etwas mehr Spannung. Und wenn ich diesen kleinen, großen Kopfhörer auf so ein iPhone oder Android-Handy, der bringt mir nicht genug Leistung. Und dann fährt immer der Lastwagen hinter dir her? Nein, das Ding ist kleiner also, wie mein iPhone. Das ist ja witzig. Früher hatten wir große Abspielgeräte. Ich erinnere da an MC-Player, also hier Walkmans, oder an Discmans und kleine Kopfhörer. Heute haben wir kleine Abspielgeräte und riesengroße Kopfhörer. Also Kopfhörer muss ich ja mal so sagen. Ich bin ja Besitzer des goldenen iPhones, also das Ding, was auch ständig in Reparatur ist. Aber kopfhörertechnisch habe ich echt gemerkt, ich lasse die Finger von diesen Billig-China-Importen. Die gibt's für 3 Euro in der Bucht deines Vertrauens. Super Ding. Ja, in ihr hören sich ungefähr eine Woche toll an und dann fällt ein Kanal aus und der andere wird immer leiser und boah, ich kann es nicht mehr hören. Jetzt hast wenn das Spaltmaß, wenn das Spaltmaß nicht stimmt bei dem Magneten, der da drin steckt, was willst du verlangen für einen Kopfhörer, der 3 Euro kostet? Ich meine, sag ich ja. Jetzt habe ich das erste Mal mir diese ich mag sie ja nicht so nennen, weil das kommt ja von Doctor Who eigentlich, der Begriff Earpods. Geholt da zu meinem neuen Apfeltelefon und bis jetzt habe ich damit keine Probleme. Jetzt bin ich losgegangen und habe mir mal so ein geschlossenes System gekauft für viel, viel Geld und da bin ich eigentlich nur über die Qualität völlig geschockt. Das Ding ist so der basslastig und sobald man auch nur so ein bisschen am Kabel wackelt, hat man Knack- und Rauschtöne. Also ich sag doch immer, lass die Finger von diesem Mr. Beat. Ja, das also ist, ich bin mit meinen sehr das zufrieden. So das ist, ich bin mit meinen auch sehr zufrieden, vor allen Dingen, weil die schön eng anliegen und von dem Sound jetzt mal abgesehen ist halt vielleicht Geschmackssache, ne? Und der Preis ist mit Sicherheit auch überteuert. Ich wollte gerade sagen, ich gebe doch nicht 20 Euro für ein Rauschen, ist etwas aus. Ich habe natürlich, die Qualität ist gut. Ich habe das Titan-Chassis und alles hergestellt. Ja, nein, das ist schon klar. Aber ich meine, diese Earpods, was der Dr. Crazy gerade sagte von dem iPhone, die sind einfach dabei. Das heißt, die kosten mich erstmal nichts und die sind laut genug und hören sich gut an. Ich denke, wenn man einigermaßen ein paar Kopfhörer hat, dann kann man damit auch in der U-Bahn oder irgendwo anders gut Podcast hören. Also die unterwegs finde ich die auch recht gut, ja. Also die gerade neuen, die neuen, oder? Die neuen von dem, die weißen neuen, ja. Die, das weiße neue Headset. Kostet ja, sagen wir mal, 30 Euro. Das ist auch nicht wirklich für einen Kopfhörer nicht wirklich viel Geld. Mhm. Ja? Und die sind wirklich gut, muss man ganz klar sagen. Die schließen auch relativ gut ab, also wenigstens in meinen komischen Ohren. Und man kann damit gut hören. Natürlich, wenn man laute Musik haben möchte, möchte man natürlich auch nicht den Nachbarn, der neben einen sitzt, mehr beschallen wie man sich selbst. Und dann sind natürlich schon diese großen Kopfhörer, die dann aber noch geschlossen sind, wesentlich besser dafür, damit man keinen anderen stört. Sehen zwar wirklich aus wie Mickey Mouse, aber weil in der Größe haben die früher die Schallschutz-Kopfhörer gehabt. Ja, und wenn man dann auf Arbeit ankommt, muss man vorher noch mal unten schnell beim Friseur rein. Ich mag das nicht so. Tut mir leid. Ich brauche da keinen Riesenbügel über ein Ohr. Nicht. Und ich habe es auch nicht gern, wenn es total abschließt, weil wenn ich zu Fuß unterwegs bin, brauche ich eine gewisse Geräuschkulisse um mich herum, weil sonst wird es zu gefährlich, wenn ich über eine Straße gehe oder sowas. Im deutschen Straßenverkehr darf man nicht mit geschlossenen Kopfhörern fahren, egal. Fußgänger, nee, nicht fahren. Fußgänger noch nicht geht nicht. Nein, wenn du einen Unfall baust in Deutschland als Fußgänger und hast Kopfhörer auf, hast du 100% Teilschuld. Also nicht 100%, aber du bist Teilschuld. Auch wenn du theoretisch auf dem Fußgängerweg läufst und ein Auto fährt auf dem Fußgängerweg und erfasst dich, kriegst du eine Teilschuld, weil du einen Kopfhörer aufhattest. Also dann sind diese, also ich habe auch nicht gerne In-Air-Kopfhörer, also die schließen mir auch zu stark ab. Also ich habe die weißen Dinger da wirklich fast am liebsten, wenn ich unterwegs bin. Zu Hause würde ich die nie anlegen, da habe ich Besseres, weil es klanglich sind sie auch nicht so gewaltig, aber unterwegs finde ich die optimal. Einfach ein bisschen zu leise. Und da gebe ich Jan wieder recht. Jetzt hast du gesagt, du hast laut Kopfhörerverstärker. Was kostet so etwas? Also ab 40 Euro. Oh, das geht ja noch. Und das, das ist einfach ein Gerät, wo du auch noch zusätzlich Batterien reinschieben musst. Also der Jan hatte schon mal ein auf der Apple-Seite, wie heißt die Apfelklatsche, wie heißt die andere? GTG, müsste ich nachgucken. GTA. Ja, und was brauche ich denn für so einen Kopfhörerverstärker? Das ist doch technisch überhaupt nicht viel, wenn du sagst, das ist so teuer. Ich brauche 2 Kondensatoren, 2 Transistoren, weil ich ja 2 Kanäle habe. Ich brauche eine Stromversorgung. Ich brauche 2 Vorwiderstände. So. Wie kann so ein Ding so teuer sein? Ich habe 40 Euro teuer. Also du kannst auch nach oben hin mehr ausgeben. So ist das ja nicht. Ist das aus seltenen Erden gebaut oder was ist das? Ja, also technisch das ist die deutsche Arbeitszeit, Entschuldigung. So. Das Ding ist aus Amiland. Also, okay. Nee. Ja, ist das mal gecrowdfunded worden, dass das so teuer ist? Nee, das. Ich finde leider. Ich habe ja jetzt hier im Wald mein Handyempfang nicht wirklich. Da müsste ich höchstens mal dann hinterher dir das zukommen lassen, damit du das reinschreiben kannst. Diesen Verstärker, den ich hier habe, weil ich habe ja jetzt auch nicht mitgeschleppt, weil ich nehme doch im Wald keinen Kopfhörer mit. Ja, klar. Und er sollte natürlich klein sein. Ja, der ist ja klein. Der ist kleiner wie mein iPhone. Das ist, bisschen das ist dicker. Keine Kunst, kleiner als ein iPhone zu sein. Ja, guck dir das Galaxy an, das ist ja noch größer. Wir reden hier von einem Telefon und nicht von einem breit gefahrenen Feature-Phone, oder? Ja. Gut. Ja. Gut, ist ein anderes Thema. Hat auch was mit Lautstärke zu tun. Also was geben wir jetzt Jan für eine Antwort auf seine Frage? Grundsätzlich ja, unbedingt Lautstärke anpassen, sich an den Standard halten und wenn das zu leise ist, Kopfhörer verstärken. Sowieso. Jeder möchte ja auch seinen eigenen, viele möchten eine Sache laut hören, aber viele möchten auch sagen, komm, ich möchte lieber leise haben. Es kommt doch immer darauf an, wo man ist, wie du gerade gesagt hast, wenn man irgendwo jetzt unterwegs ist und man möchte so einem leichten benudelt werden oder man möchte wirklich komplett sich abschotten. Da sind ja auch unterschiedliche Lautstärken und das kann man dann besser über sein Abspielgerät machen, aber man sollte trotzdem diesen MP3 oder dieses Format, was wir als Podcast hochladen, in so eine vernünftige Lautstärke und eine Qualität hoch, damit man überhaupt noch die Wahl hat. Ich würde ganz grob sagen, lieber Jan, wenn dir ein Podcast zu leise ist, weil du ihn auf deinen Kopfhörern mal wieder nicht hörst, hast du selber die Chance, andere Kopfhörer auszuprobieren? Oder nutze doch mal den Weg des wundervollen Feedbacks, schreibe dem Podcaster was in seinen Podcast-Blog rein, bitte ihn doch mal so ein Tool wie Auphonic zumindest mal in Erwägung zu ziehen, weil es dir helfen würde, den Podcast dann auch vernünftig zu verstehen. Der Podcaster freut sich immer über Feedback, auch wenn das kreativ und Wort ist weg. Ja, oder schick ihm gleich eine von Auphonic bearbeitete MP3-Datei von seinem Podcast zu. Einfach zurück, ja. Gut. Aber das war ja nicht seine Frage. Er fragt ja für seinen Podcast, weil er hat sich bis jetzt immer an diese 16 Loops gehalten und findet selbst, dass der Podcast eher leise ist und überlegt sich ja jetzt, ob er den nicht lauter machen soll. Also eben weniger Loops, weniger Minus-Loops. Und da würde ich jetzt sagen, nein, das würde ich auf keinen Fall tun, weil er dann nicht mehr wie alle anderen, also die gleiche Lautstärke hat, sondern wenn er es zu leise findet, soll er sich einen Lautstärke-Verstärker da kaufen oder einen anderen Kopfhörer. Konnte mich jetzt ein Vogel umschießen oder was? Alter! Das bringt Glück. Mit euch gehe ich nun mal. Glück. Ah, jetzt sind wir schuld, wenn du angeschissen wirst. Mann. Sorry. Ja, aber, gehen wir weiter. Ach so, ich habe das nicht begriffen, dass er für seinen eigenen Podcast fragte. Ja, für seinen eigenen Podcast. Jetzt geht. Apropos, ich komme gerade vom Bingeln. Es wäre vielleicht nicht verkehrt, wenn wir mal umdrehen und in die andere Richtung laufen, weil ich gerade so ein Schild gesehen habe, militärischer Sicherheitsbereich, unbefugtes Betreten verboten, Vorsicht, Schusswaffengebrauch. Ich bin das macht nichts. Ich würde vorschlagen, Ich würde vorschlagen, dass wir das nächste Restaurant aufsuchen, weil ich habe die Schnauze voll vom Laufen und dort ein Bier trinken. Und ein Taxi rufen, ne? Genau. Taxi. Oder Helikopter. Oder. Also, dann wollen wir mal. Und nehmt euer Bierchen. Wie ist das eigentlich, wenn ich einen Huckepack nehme? Zählt mein Fitbit dann doppelt? Ich komme. Ich will hoch. Ups. Also, dann du kannst mich Huckepack nehmen und ich schüttle dein Fitbit, dann ist es sicher doppelt. Okay, das hört sich fair an. Bob, bei meinen 120 Kilo werden deine Schritte kleiner, also mehr gezählt. Na, dann spring auf. Also dann, nichts vergessen, dann geht's jetzt runter. So. Ja, die leeren Flaschen auch da hinten, die müssen wir auch mitnehmen. Oh, ja, die musst du mitnehmen, ist doch aus deinem Kasten. No? Ja, ich habe doch den Crazy Huckepack. Der Crazy nimmt den Kasten Huckepack. Schaffen wir schon. Also, dann wollen wir mal. Kann mal einer anschieben hier? Sonne, Pop, Podcast, Community.